WDR 3 Lesung. Im April ist der große Schriftsteller Dieter Forte verstorben. In seinem letzten Buch erkundet ein Erzähler während eines Bibliotheksbesuchs die frühesten Kulturen der Menschheit. Als der Himmel noch nicht benannt war, ist eine Spurensuche nach der Poetik der Sprache, wie sie sich in Büchern, aber auch in Felsmalereien entwickelt hat. Sie hören einen Auszug aus dem Erzählungsband »Als der Himmel noch nicht benannt war« von Dieter Forte. Es liest Walter Gontermann. Tote träumen nicht. Ein schattenloser, weißer Gang. In erinnerungslosem Weiß verschwindend. Endlos. Weißes Neonlicht, weiße Türen und Fenster, die Türen verschlossen, die Fenster von außen vermauert. Menschen bewegen sich mechanisch von Tür zu Tür, von Fenster zu Fenster, rütteln an den Türklinken, an den Fenstergriffen. Stille. Ab und zu ein Aufschrei. Eine brüchige Stimme singt ein Kinderlied. Beginnt neu. Die Menschen stehen vor den Türen und Fenstern. Sie warten. Sie suchen die Erinnerung. Sie suchen die Welt, die in ihren Gedanken war, in ihrer Sprache war. Die Sprache ist zerfallen. Ihre Gedanken sind verschwunden. Stumme Worte, stumme Sätze. Die Welt existiert nicht mehr. Nicht in ihrem Leben, nicht in ihren Träumen. Tote träumen nicht. Das Universum des Menschen. Als der Himmel noch nicht benannt war und die Erde noch ohne Namen, als es noch keine Götter gab und die Schicksale noch unbestimmt. Enuma Elish, babylonische Schöpfungsgeschichte, 4000 Jahre vor unserer Zeit, sagte der Bibliothekar, der ihm einige schwere Folianten auf den massiven Refektoriumstisch legte, an dem er schrieb. Und was schreibt Milton im verlorenen Paradies? Umschauend sahen sie, ach, das Paradies in Glut und Flammen untergehen. Doch offen lag die Welt vor ihnen und ihrem neuen Leben. Sie gingen langsam Hand in Hand, einsam, ihren stillen Weg. Eine unglaubliche Geschichte, sagte der Bibliothekar und setzte sich in einen zerschlissenen Voltaire. Die großartigste Erzählung, die man in dieser Welt hören kann. Und sie ist noch nicht beendet. Wir leben noch in ihr. Es ist unsere Geschichte. Uruk, Babylon, Ninive, Weltstädte in einer Pracht, wie man sie nie wieder sah. Goldene Städte der Architektur, der Kultur und der Wissenschaft, mit den größten Bibliotheken ihrer Zeit. Die Zivilisation des Menschen. Die Glocken der nahen Kathedrale übertönten den Bibliothekar. Ein gregorianischer Choral setzte ein, verfing sich in den hohen Bücherwänden. Viele dieser goldschimmernden Lederbände stammten aus einem mittelalterlichen Kloster, dessen Mönche ein Schweigegelübde abgelegt hatten. In ihren Zellen führten sie ein einsames Leben in absoluter Stille. Da war es kein Wunder, dass sie bald die größte und wichtigste Bibliothek des damaligen Reiches besaßen, die nun in diesen heiligen Mauern ihren Platz gefunden hatte. Im großen Lesesaal arbeiteten an langen Tischen junge Menschen, den Kopf über ein Buch geneigt. Da hatte sich in Tausenden von Jahren nicht viel geändert. Er saß mit dem Bibliothekar in einem Kabinett, das durch Glasscheiben vom Lesesaal abgetrennt war, so dass man in einer eigenen Welt in der Welt war. Der Bibliothekar in seinem Sessel, in dem schon Generationen von Lesern sich mit einem Buch in der Hand in ferne Länder und Zeiten geträumt hatten, wie immer in sein Denken versunken. Er selbst zwischen schwergewichtigen Erinnerungswerken am Refektoriumstisch mit seinen fantasievoll ausgemalten Tintenflecken, seinen eingekratzten Anfangsbuchstaben und Jahreszahlen, Hinterlassenschaft vieler Generationen. Insignien, die besagen sollten, ich war hier, wie die Hände auf den Höhlenbildern der Steinzeit. Der Bibliothekar erhob sich aus seinem Sessel. Die Zeitalter vergehen wie Asche im Wind, die Bücher bleiben. Und wenn auch die Bibliotheken von den Blindgläubigen zerstört werden, die Bücher verbrannt und die Autoren verbannt, ein Buch genügt, um das Wissen der Welt zu bewahren. Lucrez, De Rerum Natura. Zur römischen Zeit geschrieben, unterdrückt und verleumdet, über Jahrhunderte vergessen. Bis ein neugieriger Leser in einer abgelegenen Klosterbibliothek das letzte Exemplar fand. Ein Buch, das unser Leben und unser Denken verändert hat, das die Menschen von den Göttern befreite und die Welt mit Vernunft erklärte. Er stand leicht schief wie ein alter Baum, der sich wieder der Erde zuneigt. Ein Mann aus Jahrhunderten, durch die Bücher mumifiziert. Weiße Haarsträhnen hingen in seine Stirn. Ein in die Weite sehender Blick über einem verstehenden Lächeln. In seinem schwarzen Samtanzug, an dem er gekonnt den Staub der Bücher abwischte, sah er aus wie einer dieser Einsiedler, die die Welt hinter sich gelassen haben. Ein wahrhaft Wissender. Er sagte oft, »Man kann immer in diesem Haus bleiben. Alles, was auf der Welt geschieht, landet hier.« Viele meinten, er sei blind, man merke es nur nicht, weil er alle Bücher im Kopf habe und mit diesem Kompass wie ein Schiff durch den Nebel fahre. Er breitete die Arme aus. Es ist der Mensch, der die Welt wieder verlässt. Die Bibliothek ist die Ewigkeit. Das hier ist der Sternenhimmel des Menschen. Es ist sein Universum, so unendlich wie das Weltall. Der Mensch ist seine Legende. Viele spüren den alten Ritualen nach, suchen nach den ersten Schritten, möchten wissen, wollen die Wahrheit. Sie entdecken im Meer versunkene Inselreiche mit Marmorpalästen, durch deren Hallen Fische schweben. Sie folgen verwehten Spuren in der Wüste, auf der Suche nach einer Metropole des Altertums, von der nur noch prachtvolle Säulen in einen leeren Himmel ragen. Sie laufen auf zugewachsenen Pfaden durch das Dunkel unbekannter Urwälder zu verfallenen Tempeln, in denen Bäume die zerbrochenen Götterstatuen überwuchern. All das hatte einmal einen Sinn gehabt. All das war einmal groß und bedeutsam. Es war vergessen und vergangen, wie die Menschen, die hier lebten. Die Stillsuchenden, die Montaignes Bücherturm nicht verließen, hielten sich an seine Erkenntnis, die Wahrheit ist die Summe aller Widersprüche. Noch keiner habe das Ganze gesehen, jeder erblicke immer nur einen Ausschnitt. Und so sitzen sie in den Bibliotheken zwischen alten Folianten, hören auf deren Stimmen, versuchen zu verstehen. Denn die Zeit vergeht nicht wirklich. Sie verzweigt sich in den Büchern zu einer in sich ruhenden Erinnerungswelt, in der alles gleichzeitig ist. Das Vergangene ist nicht vergangen. Die Menschen liegen stumm in ihren Gräbern, aber ihre Geschichten sind in der Welt. Sie wurden in Stein geschlagen, in Lehm gedrückt, auf Papyrus und Schriftrollen geschrieben, als Buch gedruckt. Folgen wir dem Gedächtnis der Worte, gehen wir in die Welt der Mythen und Märchen, Sagen, Legenden und Epen. Ein haltbares Gewebe mit vielen Mustern. Die Geschichte des Menschen, endlos wiederholt, variiert und ausgeschmückt von den Erzählern, notiert und über den Tod hinaus für alle Zeit aufgehoben von den Schreibern, die die Schrift erfanden und damit die Legende des Menschen erschufen. So wie es erzählt wurde, so möge es geglaubt werden. Die großen Epen mit ihren tausend Geschichten vom Anfang der Welt und vom Schicksal des Menschen, die Zaubermärchen und Heldenlegenden die den Menschen Träume gaben, erzählt in den Herbergen der Oasen, in der heißen Sonne auf den Straßen und Plätzen der großen Städte, in den schattigen und stillen Palästen der Könige und Pharaonen. Mit ihren Geschichten machten sie das Geschehene überblickbar, denn erzählen heißt ordnen. Unter den Pharaonen war der Erzähler der höchste Staatsbeamte am Hof. Er musste dem Pharao die undurchschaubare, mythisch verrätselte Welt mit Hilfe des Logos als erklärbare und verstehbare Abfolge von Ereignissen darstellen, die man durch Handeln verändern konnte. So erfanden sie die Zeit durch das Erzählen, indem sie die Gleichzeitigkeit des Geschehens in das Nacheinander einer Erzählung verwandelten. Die Welt erhielt eine neue Ordnung. Was geschah, geschah in der Folge eines anderen Geschehens, war nicht mehr das Verhängnis der Götter. Den Erzählern gleichgestellt waren nach der Erfindung der Schrift die Schreiber, die höchsten Beamten des Staates, die in Keilschrift und Hieroglyphen, auf Tontafeln und Papyrusrollen die Buchhaltung der Kaufleute und die Statistik des Staates führten. Die Schreiber waren es, die all die großen Epen in die Schrift brachten, sie dadurch für immer bewahrten und die Kulturen der Völker begründeten. Es steht geschrieben. Empfehle unbedingt das Kabinett mit den alten Enzyklopädien, den Inkunabeln und anderen Raritäten. Vor allem die nicht entschlüsselten Werke, die bis heute keiner gelesen hat. Er folgte dem Hinweis des Bibliothekars und war überrascht, in einem mittelalterlichen Kuriositätenkabinett zu stehen. Zwischen den edel gebundenen Folianten mit ihren silbernen Schließen lag allerlei Ausgegrabenes. Steinbrocken mit eingeritzten ägyptischen Hieroglyphen, Tontafeln mit sumerischer Keilschrift, die Stele eines vorzeitlichen Königs und Halbgottes, an den Wänden Stiche von großen Tempelanlagen. Er griff nach den alten, die Welt erklärenden Büchern, würdige Kunstwerke mit einer feierlichen Einleitung. Ineinander verschlungene Linien eines Ornaments verbanden auf dem Titelblatt Autor, Drucker und Titel. Es folgten die waghalsigen Argumente des Lektors der Zensurbehörde, der die nüchternen Wahrheiten des Autors zu ästhetischen Theorien erhob, um vom Zensor die Genehmigung für die Veröffentlichung zu bekommen. Genauso musste der Gutachter der Kirche aufs hohe Seil der Theologie, um von der Inquisition die Erlaubnis zum Druck zu erhalten. Danach kam der Buchhändler mit dem von der gnädigen Obrigkeit erteilten gesetzesmäßigen Privilegium zum Druck, eine Absicherung gegen Nachdrucker und Scheiterhaufen. Die Widmung des Autors an den geneigten Gönner durfte nicht fehlen, auch nicht das Wort an den Leser mit der Bitte, das Buch zu kaufen und zu lesen, zwei sehr verschiedenartige Entscheidungen. Natürlich noch der Anruf der Musen, das kann bei einem Buch nie schaden. Nach den Errata einige lobende Sonette auf Werk und Autor, notfalls selbst geschrieben. Ein Brauch, der auch heute noch sehr beliebt ist. Zum Ende ein rühmendes Epitaph, auch gern mehrere, dem endlich das schlichte Finis folgte. Die Zeit, die das Leben verlangsamen und beschleunigen konnte, die stillstehen, aber auch Jahrhunderte in Sekunden verwandeln konnte, die den Menschen auf immer verlassen konnte, so dass man in seiner Todesstunde alle Uhren anhielt, die Zeit zeigte in diesem stillen, unbewegten Raum mit seinen jahrhundertealten Büchern ihr schwierigstes Kunststück. Sie lief rückwärts. Dem Menschen gehört die fortschreitende Zeit der Gegenwart. Die Bücher herrschen über die vergangene Zeit. In der Zufallsordnung des Alphabets, die alles Geschriebene gleich behandelt, stand alles nebeneinander. Da war die Erkenntnis, dass der Mensch nur eine gut funktionierende Maschine sei, ein Automat aus Schläuchen, Röhren und Ventilen, aus Hebeln, Pumpen und einem Blasebalg, die Gottes Segen nicht bedürfen, nur geölt werden müssen, gelegentlich auch mal repariert. und direkt daneben ein Bericht über die Entdeckung des Paradieses. Das Paradies ist ein köstlicher Ort, an dem man zu jeder Zeit des Jahres Früchte von aller Art und den immer da fließenden Strom von Honigmilch und Wein findet. Dort sind vornehme Häuser, geschmückt mit Edelsteinen, Gold und Silber. Jeder wird Weiber haben und wird ihnen immer dabei wohnen und sie immer schöner finden. Als nächstes ein hübsch gebundenes Traktat, das bewies, dass es die Welt gar nicht gäbe. Dass alles nur ein Nichts sei, eine Sinnestäuschung, inszeniert von einem Zauberer, ein Traum, aufgeführt auf einer Bühne. Eine 250-bändige Enzyklopädie präsentierte geglaubtes Wissen und angenommene Wahrheiten. Daneben standen Berichte aus fremden Kontinenten mit unbekannten Kulturen. Bücher über utopische Staatsformen, Konstruktionen der idealen Stadt, mechanische Wunderwerke, die als Mensch auftraten oder als Perpetuum mobile Vorgaben, die Arbeit aller zu übernehmen. Dazu Philosophika und Theologika der letzten Wahrheitsstufe. Aus Antworten wurden Fragen, Wissen wurde zu Unwissen. Die Welt zerfiel in unbekannte Länder, unentdeckte Kontinente, unbefahrene Ozeane, zerfiel in Troglodyten, Zentauren, Skiapoden, in Dämonen, Sirenen und Zyklopen, in Hundsköpfige, Kopflose, Mundlose und Einäugige. Und dann gab es in der Bibliothek die Werke, die noch keiner gelesen hatte. Geschrieben von Autoren, die ihr eigenes verschlüsseltes Alphabet in seltsam verirrten Buchstaben erfanden, um die Rätsel der Weltmaschine zu beschreiben und das Geheimnis des Steins der Weisen, eingeschlossen in ihre eigene Sprache. Entwürfe des Paradieses in Spiegelschrift, alchemistische Formeln auf Hebräisch und Arabisch, Skizzen zu einem Homunculus, dazu Astrolabien und Sternbilder unbekannter Sphären, Symbole der Druiden, ägyptische Hieroglyphen, sumerische Keilschrift. Der immerwährende Versuch des Menschen, die Welt zu verstehen, das Unerklärbare zu begreifen, mit seinem Verstand ein neues Paradies zu konstruieren, ein Versuch, der immer nur in einem Labyrinth ohne Ausgang endete. Eine Geschichte ohne Ende. Eine Geschichte ohne Ende ist wie ein Labyrinth ohne Ausgang. Einmal darin gefangen, verliert man seine Worte, verliert man seine Sprache und mit ihr die Orientierung und die Weltkenntnis. Man verirrt sich in ein System der Künstlichkeit. Weiße Zimmer, weiße Gänge, weiße Türen, weiße Fenster, die jede Erinnerung auslöschen, die Zeit aufheben, die Unterschiede zwischen den einzelnen Räumen beseitigen, die Welt in einen bedeutungslosen Ort verwandeln. Menschen stehen erstarrt in bewegungslosen Gruppen, leere Gesichter und verdrehte Köpfe, angestrengt schauend, auf der Suche nach etwas Fassbarem, nach verlorenen Gedanken, den Schatten ihrer Erinnerung. Menschen, deren Geschichten nicht zu Ende erzählt wurden. Eine Frau schob sich durch die erstarrten Körper, blieb dann plötzlich stehen, als entsinne sie sich nicht mehr ihrer Absicht. Keiner bewegte sich. Die Frau wurde wieder lebendig, rief ununterbrochen nach dem Ausgang, drängte sich durch die Gruppe, stand dann lange vor einer eisernen, weißen Tür mit zahlreichen Riegeln und Schlössern. Und es ward Abend und es ward Morgen. Tag und Nacht und Tag und der nächste Tag und die nächste Nacht und wieder ein Tag und eine neue Nacht, etwas anderes war da nicht, nur diese hellen Tage und dunklen Nächte. Und jeden Morgen ein neuer Anfang und jeden Abend das gleiche Ende. Sie gewöhnten sich an diese ununterbrochene Wiederholung und richteten sich nach dem Lauf von Sonne und Mond und nach dem Stand der Sterne. Es gab keine Zeit. Es gab nur die Ewigkeit von Tag und Nacht, in die man geboren wurde und die man im Tod wieder verließ. Eine geschlossene Welt. Tag und Nacht und die Erwartung der gleichmäßigen Wiederkehr des Hell und Dunkel mit der bleibenden Angst vor dem ewigen Dunkel, das die Welt verschwinden ließ. Angst, die sich erst wieder in der morgendlichen Helle auflöste, weil dann auch die Welt wieder zurückkehrte. Furchteinflößend auch die Weite des Landes, auf dem man stand, das unbegrenzt war, je weiter man ging, und das an seinem Ende in den Wolken verschwand. Lebensquell war der Fluss, der gleichmäßig fließend aus den fernen Bergen kam, die für sie das Ende dieser Welt darstellten. Aus Angst vor den Tieren, die auf dem Land herumstreiften, lebten sie im Wasser, in kleinen Hütten aus Schwemmholz, Schilf und Lehm. Schweigende Gruppen, die nicht wussten, wo sie waren und woher sie kamen, die ihr Leben im immergleichen Wechsel von Hell und Dunkel lebten. Die Karte ihrer Welt passte in eine Handfläche. In der Mitte der Fluss, auf der einen Seite unüberwindbare hohe Gebirge, auf der anderen Seite das unendliche Land. Außen das große Wasser, auf dem die Erde schwamm, hinter dem Wasser das unvorstellbare Nichts. Über allem das Dach, an dem in der Nacht Lichter erschienen und am Tag das helle Gestirn, das heiß war, während die Lichter der Nacht kalt waren. Dazu der Wind, ein Geist, den man nie sah, nur spürte. Wasser, das aus dunkeltreibenden Gebilden fiel, begleitet von Donner und den Blitzen irgendwelcher zornigen Götter. Der Fluss bot Orientierung, war das Verlässliche, der Ernährer. Er überschwemmte die Felder und machte sie fruchtbar. Trocknete er sie aus, brachte er Hungersnöte. Oft riss er in schrecklichen Fluten alles mit, was er erfassen konnte. Der Fluss lebte, der Fluss war heilig, er wurde gesegnet. Er kam aus einer Ferne, in der sich Himmel und Erde berührten, aus einer ewigen Zeit, und wurde ihnen vertraut. Sie sahen in das unaufhörlich fließende Wasser, und im Wasser erblickten sie ihre Gesichter. Aber wer waren sie? Sie wussten es nicht. Doch der Fluss spiegelte ihr Bild. Es werde Licht. Es war einer jener frühen Abende, die sich so überraschend schnell über die Welt legen. Die Bibliothek versank in einer dämmerigen Stille. Aus dem Musikzimmer hörte man immer wieder abbrechend eine Sonate von Corelli. Die alten Musikinstrumente, im Gefolge der Bücher hier gelandet, mussten bespielt werden, so wie die alten Bücher immer wieder gelesen werden mussten. Auf den Galerien der verschiedenen Stockwerke glühten die kleinen Leselampen. Hier saßen noch die Gelehrten über vergessene Zeiten und die Experten abseitiger Themen, ihren Gedanken nachhängend, die auf ein neues Buch hoffen ließen. Auch der Mythenschreiber war noch tätig. Er stand vor den arabischen Buchregalen und suchte nach Übersetzungen. In den Gängen verschwammen die noch für Gaslicht entworfenen weißen Kugeln, während die grünen Lampen der Handbibliothek stille Bücherinseln bildeten. Bewegungslos saßen hier die Leser vor aufgeschlagenen Büchern, umgeben von matt schimmernden Lederrücken. Jahrhundertealte Bücher, die sich majestätisch an den Wänden erhoben und den Raum bewachten. Im hellen Zeitungssaal trugen einige Herren ihre Zeitungen an langen Stangen, wie Nationalfahnen schwenkend, zu ihrem Leseplatz. Kämpften dort mit den Schlagzeilen des Abendblattes, das die politische Lage der Morgenblätter veränderte. Man ärgerte sich über ausländische Blätter, schrieb Kommentare, machte sich Notizen. Ruhigere Gemüter saßen abseits in alten Ledersesseln und schliefen über dem Feuilleton vom vorigen Jahr. Die Zeitung deckte sie zu. Der Bibliothekar, eine Kapitänsmütze auf dem Kopf, kam ihm mit großen Bewegungen entgegengerudert, nahm ihn ins Schlepptau und dirigierte ihn zu einem kleinen Nebenraum. Wir nannten es früher das Torwächterzimmer, sagte er. Ein paar Hellebarden stehen noch herum. Jetzt ist es das Kartenzimmer und mein Ruheraum. Über einem langen Tisch und einem Ledersofa hing eine Petroleumlampe, in deren Licht man auffallend schmale, goldbedruckte Bände sah, mit den Namen von Ländern und Kontinenten. Er zeigte auf die Petroleumlampe. »Ja, ich weiß«, sagte der Bibliothekar, »es ist gegen die Vorschrift. Vieles ist gegen die Vorschrift. Vorschriften und Gesetze, Regeln und Anordnungen, Befehle und Gewohnheiten, Häuser und Straßen, Städte und Fabriken, Brücken und Kanäle, Schilder und Verbote, alles ist von Bedeutung, hat seinen Namen, ist festgelegt, vernünftig und erklärt.« Als ich in die Welt hinaus wollte, da war die Welt schon zugemauert. Ich sah die Erde nicht mehr, nur noch abgerichtete Menschen. Sie waren sesshaft geworden. Das trieb mich zur See. Das Meer war noch wie vor Jahrmillionen, Wind und Wellen und die Stille einer endlosen Weite. Das Meer hat keine Regeln und keine Bedeutung. Das Meer ist das Meer. »Warum sind Sie zurückgekommen?«, fragte er den Bibliothekar. »Ja, die Natur ist ohne den Menschen schwer zu ertragen«, sagte der Bibliothekar. »Das hier ist eine neutrale Insel, also ging ich in der Bibliothek vor Anker.« Der Bibliothekar holte einige der schmalen Bände aus dem Regal, schlug mit der Faust darauf, sodass die seitlichen Schließen aufsprangen. Er erfuhr auf diese Weise, was es hieß, ein Buch aufzuschlagen. Vor ihm lagen jahrhundertealte Atlanten, die wenig Wert auf eine exakte Vermessung legten. Die Karten darin waren nach Osten zur aufgehenden Sonne ausgerichtet. Dort lag auch das Paradies, der Anfang der Zeit. Mittelpunkt war stets die Stadt Jerusalem. Das Meer verlor sich im Westen, dem Untergang der Zeit. »Was sehen Sie?«, fragte ihn der Bibliothekar. »Bilder«, sagte er, »keine Landkarten, Bilder einer mythischen Welt. Der Fantasie entsprungene Berge, Flüsse und Seen, sagenhafte Länder, die es nie gegeben hat. Das an Schätzen unvorstellbare Reich des Priesterkönigs Johannes, Nachfahre der heiligen drei Könige. Die goldene Insel Teprobani, die es auch nie gab. Das Labyrinth von Kreta, der Turm zu Babel, der Berg Sinai, die Arche Noah, die Pyramiden in der Wüste. Die Namen vergessener Völker und untergegangener Städte. Dazu Tiere, die ich noch nie sah. Das sind keine vermessenen und maßstabgetreuen Karten, das sind Bilder, zu denen man ohne eine Geschichte keinen Zugang findet. Reales und Geglaubtes, als es noch eins war. »Die Realität ist letztlich eine Glaubenssache«, sagte der Bibliothekar. »Die Wirklichkeit, das sind unsere Worte, und die stehen in den Büchern. Wir sind Geschichtenerzähler. Jeder Mensch hat seine Geschichte, ohne die er nicht leben könnte.« Die unbekannte Welt wird vertraut durch die Namen und die Bedeutung, die wir ihr geben. Legenden werden zur Gewissheit. Aus Weissagungen entstehen Gesetze und Mythen bilden Staaten. Märchen werden zu ewigen Wahrheiten, für die man Kriege führt und sein Leben opfert. In der Bibel stehen die alten Geschichten aus Uruk und Babylon. Und so dreht sich die Welt. Er öffnete in der Bücherwand eine Tür, die auf einen Balkon über der Stadt führte, trat hinaus und rief, »Und die Erde war wüst und leer und in großer Finsternis.« Im Dunkel der Nacht sah man nur eine unwirkliche Schattenwelt, in der einige Lichter blinkten. Die Dunkelheit verwandelte Himmel und Erde in eine bedrohliche schwarze Felswand. Im Licht der Petroleumlampe glänzten die goldenen altmodischen Buchstaben auf den Bänden, die die Welt enthielten. Die Bibliothek schien ihm wie ein großes Schiff, das mit seinen Büchern als Kompass seinen eigenen Kurs fuhr. Die Kälte kroch in den Raum. Es wurde dunkel. Spuren. Ein hoher Himmel, eine leere Landschaft, der Fluss, die alte Erde. Vereinzelt Spuren, Spuren aus dem Nichts, am Horizont verschwindend. Feuerstellen, Wasserlöcher, ein zerbrochener Speer, ein stumpfer Faustkeil, zerfallene Pfahlbauten, Höhlen mit Tierknochen, Grabfelder mit kunstvoll aufgeschichteten Steinhügeln. Fußabdrücke, die der Sonne folgen, Flüsse durchqueren, Berge ersteigen, sich mit den Fährten von Tieren vereinigen, lange Wege gehen. Spuren, die ein Netz bildeten, die Orientierung sind, Meridiane, die die Welt überziehen. Im Fels Bildzeichen, tief eingekratzt, stumme Symbole einer vergangenen Welt. Aufrecht gehende Lebewesen folgten den Tieren und den Pflanzen, zogen durch Länder und über Kontinente, überquerten Gebirge und Meere, ertrugen Kälte und Hitze, überstanden Regenzeiten und Trockenzeiten und Eiszeiten. Sie hatten das Feuer. Sie hatten damit Wärme und Licht und mussten nichts mehr roh essen. Sie kannten weite Teile der Welt und fanden sich darin zurecht. Sie spürten, dass es eine Zeit gibt und damit die Erinnerung. Sie wussten, dass es den Tod gibt. Sie gaben ihre Toten der Erde zurück und schmückten die Gräber. Es war eine fast lautlose Welt. Es gab die Tierstimmen, die sie nachahmten, die Vögel, die bei der ersten Helligkeit den Tag anjubelten, es gab den Regen, der platternd auf dem trockenen Boden aufschlug, den über die Erde jagenden Wind mit dem rollenden Donner am Sternendach. Es gab den Fluss, der ständig murmelnd und plätschernd mit sich selbst beschäftigt war und noch in der Nacht seine Geschichte erzählte. Sie waren ohne Worte geboren und doch liebten sie die Worte, die die Welt verzauberten, Geister verjagten, Tiere anlockten, Freude und Trauer ausdrückten, in erregten hohen Tönen oder in klagenden Lauten. Dazu das anfeuernde Geschrei bei der Jagd, die Warnrufe, wenn ein Tier den Jäger angriff, die lustvollen Aufschreie beim Trommeltanz, das wehmütige Summen zur Flöte, die sich einer geschnitzt hatte. Suchende Rufe und die Antwort der Gegenrufe, von anderen nachgeahmt. Ein Gewirr aus Wortfetzen und verschiedenen Tonhöhen. Die gegenseitige Verständigung wurde zur Überlebensstrategie. Und so bildeten sich Worte, die einen Sinn hatten, die von der Gruppe verstanden wurden. Oft nur urtümliche Laute, aber doch konkret die Dinge benennend. Fluss, Berg, Wasser, Hügel. Auch Unterscheidungen anzeigend. Breiter Fluss, hoher Berg, tiefes Wasser, enges Tal, große Höhle. Auch allgemeinere Worte bildeten sich. Feuer, Tiere, Jagd. Wichtig war das gemeinsame Wissen. Wo war die Höhle, in der die Kinder lebten, die Vorräte lagen, die Pelze für die Nacht, und in der die Frauen das Feuer erhielten, das niemals ausgehen durfte? An welchem Ort waren sie? In welche Richtung lief die Jagd? In welche Richtung der Weg auf der langen Wanderung in eine unbekannte Welt? So entstanden feste Begriffe für hier und dort, für oben und unten, für jetzt und nachher. Durch die Sprache erfuhren sie ihre Existenz. Sie lebten, indem sie den Dingen in der Welt einen Namen gaben. Der Fluss war jetzt für alle der Fluss, der einen Namen hatte. Der Berg war jetzt für alle der Berg, der einen Namen hatte. Auch der Himmel wurde nun benannt, und die Erde wurde ein Wort ihrer Welt. Es war ihnen, als ob sie aus dem Meer an Land gingen, aus dem dunklen, schweren Wasser in die helle Leichtigkeit der Sonne, aus der dumpfen Bewusstlosigkeit ins klare, einfache Wissen. Sie schwammen nicht mehr in endlosen Weiten, sie standen auf festem Land. Es war ihre Geburt. Die Ordnung der Welt. Er traf den Bibliothekar in einem Saal, über dessen Eingang in goldenen Lettern Salle des Globes Terrestres stand. Der Bibliothekar sah ihn und wollte ihm wohl ein Schauspiel bieten. Jedenfalls brachte er die Globen mit viel Schwung ins Drehen. »Achten Sie mal darauf«, rief der Bibliothekar ihm zu, »wie die schwarzen Linien, allgemein Grenzen genannt, verschwinden und die Farben der Länder ineinander verlaufen. Die Menschheit ergoss sich über die Erde und hinterließ Länder und Kontinente, Völker und Sprachen. Und falls es uns irgendwann nicht mehr geben sollte, hinterlassen wir eine unübersehbare Vielfalt an Kunst. War das unsere Aufgabe?« Die Globen drehten sich langsamer, die farbigen Flächen wurden wieder zu einzelnen Ländern. Dann blieben die Globen stehen. »Jetzt ist es wieder unsere Welt«, sagte der Bibliothekar und fragte ihn, »wohin wollen Sie?« »Zum Mythenschreiber«, sagte er. »Da gehe ich besser mit«, sagte der Bibliothekar. Sie gingen zur Haupttreppe, ein Prunkstück mit vielen Absätzen und einem vergoldeten Geländer. Ein junger Mann in einem Poncho kam die Treppe herab. Der Bibliothekar fragte, »Na, was sagt der Kalender?« Der junge Mann zögerte einen Moment, schüttelte seine langen schwarzen Haare und sagte dann, »Die Zeit ist gekommen, nach der langen Zählung im 13. Baktun.« »Und nach unserer Zeit?« fragte der Bibliothekar. Der junge Mann gab keine Antwort und ging mit versteinertem Gesicht zum Ausgang. »Der Weltuntergang«, sagte der Bibliothekar zu ihm, »ein Indio, der in unserer Stadt lebt. Er kann die Knoten des Maya-Kalenders lesen. Wir haben da ein paar Schnüre hängen. Für uns Analphabeten nur zeitlose Knoten. Vom Anfang weiß keiner, aber vom Ende spektakelt jeder. Schon die Assyrer haben vor 5000 Jahren geweissagt, dass es keine Rettung gebe. Die Erde werde verfallen, zürnende Götter, einstürzende Himmel, explodierende Sonnen, glühende Vulkane, das tobende Meer. Die Apokalypse ist gewiss.« Sie waren auf einem Podest über dem Lesesaal angelangt. »Ist die Sonne schon beim Larousse?« fragte der Bibliothekar. Er schaute hinab und vermeldete, sie ist bei der Enzyklopädie Britannica. 4 Uhr«, sagte der Bibliothekar und zog seine Taschenuhr auf. Sie sahen hinunter in den tiefen, halbrunden Raum aus Büchern, Marmorsäulen und schmalen Wendeltreppen, die sich von Etage zu Etage drehten, und erlebten die andächtige Stille, die hier seit Jahrhunderten herrschte. Eine Bücherinsel außerhalb von Zeit und Raum. An den Augenbewegungen des Bibliothekars erkannte man, dass er nicht viel sah, trotzdem wies er auf diese oder jene Rarität hin. Er wusste, wo die Bücher standen. Er wirkte nachdenklich. In dieser seltsam verdrehten Zeit, in diesen verwischten Geschichten, die unser Leben sind, in diesem Labyrinth aus Glauben und Bekenntnissen, Überzeugungen und Weltanschauungen, beschworenen Gewissheiten und ewigen Wahrheiten, herrscht hier in der Bibliothek immer noch die Ordnung der Sprache, die unser Denken bestimmt. Er wandte sich zu ihm. »Sagen Sie, Verehrtester, wie wollen Sie das schreiben, diese Menschheitswerdung, diese Welterschaffung, als Legende vom Aufstieg der Menschheit? Als glückhafter Moment der Vollendung in der Kunst? Als wiederholter Absturz in die Barbarei? Oder als ein Märchen aus der Rumpelkammer unserer Erinnerungen?« Er antwortete, »als eine Erzählung, die es wert ist, in ein Buch geschrieben zu werden.« Der Bibliothekar wurde deutlich. »Lesenswert ist da auch das Sefer Yetzirah, das Buch der Schöpfung, angeblich von Abraham dem Melchisedek eingegeben. Die Welt, das sind 22 Buchstaben und 10 Zahlen. Mit den Buchstaben erschafft der Mensch das Reale, mit den Zahlen, alles Abstrakte. Beides ist allerdings in ein verstehbares System zu bringen. Wem die Buchstaben und Zahlen durcheinander geraten, lebt in einem undeutbaren Nichts, vollendete er den Satz des Bibliothekars. »Suchen Sie deswegen nach den Anfängen?« fragte der Bibliothekar. Er gab keine Antwort. Der Bibliothekar stand in sich versunken. Er sprach still, fast abwesend, wie zu Menschen, die nicht mehr sind, in einer Art vergeblicher Hoffnung. Wir wissen nie, wie sich ein Mensch die Buchstaben und Zahlen zusammensetzt. Vielleicht lebt er in einer eigenen Wirklichkeit, in einer Welt, die wir so wenig erkennen können wie die Welt der alten Karten. Sie hörten ein Motorengeräusch. Der Bibliothekar sagte, »Der Bücherkarren. Die tägliche Lieferung von Weisheiten, Erinnerungen, Fantasien und alten Narrengeschichten.« Er öffnete ein Fenster, durch das man in den Hof sah, und rief etwas hinaus. An der gegenüberliegenden Hauswand zeigte er auf ein Graffito, ein Gewirr aus kreisenden Linien, Strichen und Markierungen. Sie glichen den Zeichen, die von den ersten Menschen in Stein geritzt worden waren, Orientierungszeichen in einer unbeschriebenen Welt. Der Bibliothekar sagte, »Man hat es mir geschildert, das sprachlose und unerklärbare Chaos. Viele nennen es die Schöpfung. Dann wären Schöpfung und Chaos identisch. Wie beschreibt es Ovid? Bevor es Meer gab und Land und Himmel, war nur das Chaos. Das Bild der Welt. Die Zeit reicht weit in die Zeit, wird zur Zeitlosigkeit der Erinnerung, wird zur Vergangenheit, die im Vergessen ruht, zur Unendlichkeit der Bilder, die im Dunkel von Jahrmillionen zu Sinnbildern der Welt wurden, in der Ewigkeit des Augenblicks. In den Jahren der Kälte, in denen die weiße, erfrorene Landschaft sich weit erstreckte, sah man schon in der Ferne die schwarzen Spalten, die sich durch das Gebirge zogen. Auch die Spuren der Tiere führten zu den Öffnungen, die in das Innere der Erde führten, zur Unterwelt, in der gefürchtete Geister hausten, aus dem blendenden Weiß in das ewige Dunkel schützender Höhlen. Sie waren zu viert in ein Seitental abgebogen, in das einige Bisons geflohen waren. Hoher, einige von ihnen hatten bereits Namen, was sie sehr stolz machte, der gerade zu einigen Worten ansetzte, war plötzlich nicht mehr unter ihnen. Sie waren nur noch zu dritt. Ein Zauber? Böse Geister? Die Unterwelt? Im Boden war ein Loch. Dann hörten sie die Stimme Hoers. Er rief etwas. Das kam aus dem Loch. Eine unentdeckte Höhle? Vorsichtig stiegen sie hinab. Es war dunkel. Sie zündeten ihre Fackeln an. Sie befanden sich in einer anderen Welt. Tiere flüchteten. Fliegende Wesen huschten um ihre Köpfe. Man hörte das Brummen eines Bären, der aber ihre Fackeln fürchtete und sich zurückzog. Tiefer in der Höhle seltsame Tiere ohne Fell, fast nackt, deren große Augen durch die Dunkelheit leuchteten. Am Eingang noch die kalte Nässe. Weiter unten wurde es wärmer, tiefer im Berg sogar heiß. Tropfen fielen von der Decke, schmale Spalten erforderten Mut. Wohin führten sie? Sie schoben sich hindurch, unerwartet standen sie vor einem See. Ein Gang öffnete sich zu einer großen Höhle. Erloschen die Fackeln, war es dunkler als in der Nacht auf Erden. Kein Stern gab Orientierung, kein Mond sein Licht. Es war üblich, neu entdeckte Höhlen besitzanzeigend auszumalen. Jeder Clan markierte so seinen Anspruch. Ein großer Clan besaß oft mehrere Höhlen. Es waren sichere Rückzugsorte. Einige von ihnen begannen auch sofort mit dem Ruß der Fackeln Umrisse auf die Wände zu zeichnen. Es war der Anfang. Bald gingen sie täglich in die Höhle, brachten Talglichter mit, die lange brannten, Farbmischungen, die sie aus anderen Höhlen kannten. Sie legten die Bilder groß an, es würde lange dauern, bis sie vollendet wären. Sie standen nebeneinander, Holzkohle zog schwarze, feste Striche, verschiedene Erdmischungen ergaben ein sattes Ocker, bestimmte Steine zermahlen ein helles Rot. Sie malten mit den Händen, mit den zerkauten Enden von Stöcken, mit den Federn von Vögeln im flackernden Licht, malten in stiller, ruhiger Konzentration, wie Jäger in den Tagen vor der Jagd, in denen sie sich zurückzogen, denn es fiel ihnen schwer, ein Tier zu töten. Es kostete sie Überwindung, denn irgendwie gehörten sie zu ihnen, lebten sie mit ihnen. Erst wenn der Schamane die Einwilligung gab, zogen sie hinter der Herde her und töteten. Die Haut der toten Tiere wurde abgezogen, das Fleisch sauber von den Knochen geschnitten, die Knochen so gelegt, dass das Tier ohne Schaden wieder lebendig werden konnte. So malten sie auch die Bilder der Tiere, die sie gejagt hatten. Unter ihren Händen wurden sie wieder lebendig, liefen in voller Schönheit und Kraft über die Felswände. Es entstand eine Katakombe der Tiere, Bisonherden, Wildpferde, Hirsche. Sie malten die Tiere, mit denen sie lebten, malten keine Menschen, weil sie noch nicht wussten, dass sie selbst die Menschen waren, malten in dieser andauernden Nacht, die keinen Tag kannte, nur das Licht der Bilder, wenn eine Fackel sie streifte. Es war eine neue Helligkeit in dieser Unterwelt. Die ersten Mitteilungen von Lebewesen in der Zeitlosigkeit, in der man noch nicht die Schrift kannte, in der die Kraft der Bilder den Blick auf die Welt bestimmte. Sie sahen die Welt nun durch die Bilder. In diesem Niemandsland, das keinen Namen hatte, gab es von nun an den stillen, bleibenden Augenblick der Bilder. Und es war der Anfang ihrer Welt. Sie legten die Hand auf den Fels, bliesen Farbe darüber und hinterließen so die Umrisse ihrer Hand. Und das hieß: Ich war hier, ich, der Maler, ich, der ich bin. Der Bibliotheksdiener. Auf dem Hauptgang kam ihm der Bibliotheksdiener entgegen, eine Gestalt in einem blau-gelb gestreiften Kostüm, mit einer umgehängten Kuriertasche und einem Monokular, das vor seiner Brust pendelte und mit dem er den Bücherbestand entfernterer Regale inspizierte. Er marschierte in Stulpenstiefeln, trug eine gewaltige Perücke, auf der ein Dreispitz thronte. Der Bibliotheksdiener wandte sich zur Treppe und sagte: »Wenn Sie gestatten, bringe ich Sie auf Wunsch des Direktors zu unserem Mythenschreiber. Wir nennen ihn so. Er ist etwas schwer zu finden. Sehen Sie das Licht dort oben unter dem Dach neben dem Jakobsstab? Es brennt immer, wie das ewige Licht. Dort oben lebt er.« Er fragte: »Schläft er da auch?« »Mit Büchlein bedeckt«, sagte der Bibliotheksdiener. Er fragte: »Warum dort oben?« Der Bibliotheksdiener antwortete: »Da stehen unsere arabischen, aramäischen, hebräischen Schriften. Er war lange im Orient.« Sie stiegen über die zunächst noch breite, repräsentative, mit ihrem Marmorgeländer prunkende Treppe in ein Stockwerk hoch, von dem aus ein Gewirr von verschiedenen steilen Hintertreppen und Wendeltreppen, die durch spätere Anbauten entstanden waren, in die Höhe führte. Das Fundament der Welt. »Haben Sie auch Keilschriften und Hieroglyphen im Haus?«, fragte er den Bibliotheksdiener. Haben wir«, sagte dieser. »Sehr schöne Sachen, auf Tontafeln und Papyrus, auf Sumerisch, Akkadisch, Babylonisch, Assyrisch. Auch sehr schöne Palimpseste, gleich mehrsprachig. Das ist das Reich des Kurators der alten Schriften, unseres Herrn Dr. Hieronymus, Mönch in seiner Klause, Salomon des Hauses. Der liest Ihnen mühelos jahrtausende alte Geschichten in Keilschrift und Hieroglyphen vor, während unser eins sich mit den heutigen Analphabeten herumschlägt. Die alten Völker konnten nämlich lesen und schreiben, was ja inzwischen ungewöhnlich geworden ist. Dann führe ich Sie zunächst mal zu seinem Tempel. Aber bedenken Sie, Sie machen einen Zeitsprung von über 6000 Jahren. Sie folgten einer Wendeltreppe, die um einen Turm herumführte und vor einer alten, verwitterten Holztür endete. Über dem Türstock sah man ein Basrelief von einem Mischwesen, eine menschliche Figur mit einem Fischkopf und einem Fischschwanz. Der Bibliotheksdiener klopfte und nach einer Weile öffnete sich langsam die Tür. Ein alter, weißhaariger Mann in einem schwarzen Kaftan stand vor ihnen. Ein Auge starrte ihn unbewegt wie ein Glasauge an, das andere lag unter einem schnell zuckenden Augenlid, so als nehme er die Welt nur in einzelnen Bildern wahr. »Hieronymus«, sagte der Alte mit einer leichten Verbeugung. Da er immer noch auf den Fischmenschen sah, wandte sich auch Hieronymus dem Bild zu. »Eine Plastik aus Uruk«, sagte er, »seinerzeit die Metropole der Welt. Der erste der sieben Weisen aus der Zeit vor der Sintflut. Die Babylonier nannten ihn Oannes. Man zählt ihn nicht zu den Göttern. Er war ein Mischwesen. Er kam aus dem Meer und brachte den Menschen die Zivilisation, die Schrift, die Künste, die Wissenschaft und die Landwirtschaft. Im Anfang war das Wort«, sagte er. »Nein«, sagte Hieronymus, »im Anfang war das Bild.« Hieronymus ging zurück in den Turm und er folgte ihm, während der Bibliotheksdiener in militärischer Haltung draußen blieb. Es war dunkel. Einige Lampen brannten spärlich. Er sah Rollen in den Regalen liegen, Papyrusse und Palimpseste. »Sie sind lichtempfindlich«, sagte Hieronymus. »Die Tontafeln nicht. Man schrieb mit dem Stift auf dem weichen Ton und legte ihn zum Trocknen in die Sonne.« Er fragte, »Wie viele Tontafeln gibt es?« »Millionen«, sagte der Alte, »wenn man weitergräbt. Zurzeit rollen Panzer darüber. Wir wissen also nicht, was sie uns sagen wollen.« Sie gingen eine schmale Treppe hinunter in einen Keller. Im Keller sah er, dass an den Wänden und auch an der Decke Tontafeln hingen. Der Alte stellte sich in die Mitte, sah nach oben, das weiße Haar fiel ihm auf die Schulter. Er hob die Arme, er rief: »Das Fundament der Welt, die Schrift.« Und er zitierte aus dem ältesten Epos der Welt. »Schau die Mauer an. So weit und so hoch, diese Mauer, die wie Kupfer glänzt. Steig hinauf auf die Mauer von Uruk und geh barfuß. Prüfe das Fundament, prüfe das Mauerwerk, als ob die sieben Weisen diese Mauer bauten. Ein Saar misst die Stadt, ein Saar messen die Palmgärten, ein Saar misst das Land am Fluss, ein halbes Saar der Ishtar-Tempel. Das sind die Maße von Uruk, der Stadt.« Der Alte ließ die Hände sinken und wandte sich zu ihm. »Der Beginn der großen Welterzählung, in der wir heute noch leben. 50.000 Einwohner hatte Uruk. Prachtvolle Stadttore, breite Alleen, Tempel so hoch wie unsere Kathedralen. Und aus der Stadt entstand der Staat. Man musste regieren, man musste organisieren. Alles entstand durch die Schrift. Die Buchhaltung erfand die Lebensform des Menschen bis heute. Recht wurde geschaffen, die Sterne erkundet, Geschichte geschrieben. Und es entstanden die großen Mythen von den Göttern und den Menschen.« Sie hörten einen Auszug aus dem Erzählungsband »Als der Himmel noch nicht benannt war« von Dieter Forte. Es las Walter Gontermann.